Herzlich willkommen zu der Sendung Die fröhlichen Gottlosen. Die folgende Sendung ist für alle konfessionsfreien und religionskritischen Menschen in Hamburg und Umgebung. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der fröhlichen Gottlosen auf Tide Radio. Wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast, Kafir Maghrebi, der sich in Kanada aufhält momentan. Wenn nicht, möge er uns gleich korrigieren. Unser Thema heute ist im weitesten Sinne Islam, Religion im Allgemeinen natürlich auch, insbesondere der Islam. Mit im Studio ist, wie immer, der Gründer der fröhlichen Gottlosen. Ja, Sundar Martin. Ja, und jetzt begrüßen wir Kafir. Kannst du uns hören? Ja, ich kann euch gut hören. Hallo, wie geht's euch? Das ist ja schön, danke. Was habt ihr für Wetter in Kanada? Minus 40 Grad? Nein, heute ist es viel besser. Wir haben 3 Grad. 3 Grad, wie in Hamburg. Es hat sehr viel geschneit. Wir haben 5 cm Schnee und vor unserem Studio ist gerade eine Taube im Schnee gelandet. Ja, man sagt, ihr habt unseren Schnee bekommen. Ja, vielleicht, das kann man sagen. Tauben sind ja Friedensvögel, vielleicht wollte die Taube uns ein Zeichen senden und uns sagen, der Islam ist eine friedliche Religion. Stimmt das? Das stimmt überhaupt nicht. Bevor wir anfangen, ich möchte mich entschuldigen für mein Deutsch, ist ein bisschen rostig. Ich habe in den letzten 12 Jahren ausschließlich andere Sprachen gesprochen. Ja. Dein Deutsch ist so fantastisch, dass wir das nicht glauben können. Wir glauben sehr wenig. Wir sind Ungläubige. Im Laufe der Sendung werdet ihr vielleicht merken, dass es hapert da und da. Nein, Islam ist keine friedliche Religion. Der Name Islam, natürlich wollen viele Muslime das mit den Namen mit Frieden verknüpfen. Aber das ist sich Allah ergeben, sich Gott ergeben und hat mit Frieden nichts zu tun. Das ist nicht eine Behauptung, das ist nicht etwas, was wir aus der Luft gegriffen haben. Das ist die Wahrheit, das ist in den Texten des Islams, das ist in den Sprüchen des Propheten und in den Texten, in den authentischen Texten. Islam ist eine Religion des Krieges, ist eine Religion der Dominanz und hat mit Frieden überhaupt nichts zu tun. Ja, du lebst in Kanada. Wir wissen, dass du auch in Deutschland gelebt hast, wo du ja so fantastisch Deutsch gelernt hast. Aus welchen Gründen auch immer hast du dann Deutschland verlassen? Magst du ein ganz wenig zu deiner Geschichte erzählen, die dich nach Deutschland und dann wieder aus Deutschland weggeführt hat? Ich habe in Deutschland, bevor ich nach Deutschland kam, ich habe in Marokko Deutsch studiert. Im Gymnasium habe ich Deutsch gelernt und habe dann auch ein Jahr an der Uni in Marokko studiert, Germanistik. Dann war natürlich der Traum für jeden Studenten in Marokko, der Deutsch studiert, nach Deutschland zu kommen, fortzusetzen, das Studium. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe eine lange Zeit in der Moschee verbracht. Das war ja eine sehr lustige Zeit. Ich habe auch dort gewohnt, nicht nur gebetet, ich habe dort gewohnt. Weil die finanziellen Mittel nicht ausreichend waren am Anfang. Wie wohnt man in einer Moschee? Die meisten Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, dass man in einer Moschee wohnen kann. Das war Anfang der 90er Jahre, das war noch möglich. Ich glaube nicht, dass es jetzt möglich ist. Anfang der 90er Jahre war das möglich mit dem ganzen Bürgerkrieg in Algerien. Kamen viele Algerier von Frankreich nach Deutschland. Die Moschee war voll mit illegalen Einwanderern. Ja, man lebt schlecht. Es gab halt sehr viele Leute da und da gab es nicht genügend Platz für alle. Aber das ist die perfekte Umgebung, um den wahren Islam zu kennen und auch latent radikal zu werden. Ja, du warst also bereits oder schon gläubig, als du nach Deutschland kamst oder noch gläubig vielmehr? Ja, ich war sehr gläubig, sehr gläubig. Schon in Marokko. Ich war Mitglied mehrerer Gruppen dort. Aber der Islam in Marokko und allgemein in den islamischen Ländern wird oft verschönert. Das, was dir vermittelt wird, ist nicht alles. Es wird dir nicht alles vermittelt. Und wenn dir was Schlechtes vermittelt über die Religion, dann wird das oft verschönert. Und das ist was mit jedem. Deswegen, wenn heutzutage du mit einem Muslim eine Diskussion führst, ist es oft der Fall, dass der Muslim sofort die Antworten sagt, nein, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ja. Weil er total ignorant ist über was in seinen Texten, den islamischen Texten steht. Und weil das schockierend ist. Und das zeigt auch, warum soll das schockierend sein? Wurde dir der Islam in Deutschland warum als friedlich denn? Beigebracht, als du nach Deutschland kamst? Bitte, ich hab akustisch nicht ganz verstanden. Als du in Deutschland in der Moschee gelebt hast, welches Islambild wurde dir dort vermittelt? Ja, ich wurde konfrontiert mit Texten, von denen ich nie gehört habe. Mit Sachen, die total unmenschlich sind, wie dass es zwei Arten von Dschihad gibt zum Beispiel. Man kennt ja nur die eine Art von Dschihad, das ist der Verteidigungskrieg, was ja immer verschönert, vermittelt wird. Aber es gibt eine ganz andere Art von Dschihad, das ist der Angriffskrieg, wo die Muslime nach Dominanz wollen über alle Völker, über die ganze Welt. Man lernt auch, dass Sachen über Apostasie zum Beispiel, dass ein Apostat mit dem Tod bestraft wird. Müssen wir unseren Hörern kurz erläutern, Apostaten sind Abtrünnige, Leute, die Religion verlassen. Mhm. Genau, der Abfall vom Islam oder der Abfall vom Glauben wird im Islam mit dem Tode bestraft. Mit dem Tode bedroht oder wirklich auch bestraft? Werden die Strafen auch wirklich durchgeführt? Die Strafen werden durchgeführt. Die wurden auch durchgeführt durch Gefährten des Propheten. Und in jedem Land, der mit Scharia, mit dem islamischen Gesetz regiert wird, wird auch der Apostat getötet. Aber das kommt vermutlich sehr selten vor. In Ländern wie Marokko oder sogar in Saudi-Arabien kommt das wahrscheinlich nur sehr selten vor. Das kommt sehr selten vor, weil diese Länder natürlich unter Druck stehen vom Westen. Wir haben viele Fälle gehabt von Abtrünnigen, die natürlich wurden auch welche umgebracht, aber manche nicht, weil halt der internationale Druck so stark ist. Also das sind politische Lösungen und nicht islamische Lösungen. Also sie mäßigen sich nur, weil sie unter Druck stehen, diese Länder. Ich habe hier ganz kurz dazu ein Zitat von Sam Harris aus seinem Buch Das Ende des Glaubens. Nur zwei Sätze: Im Islam bleiben die Haarspaltereien den sogenannten Gemäßigten überlassen, denn die Grundrichtung der Doktrin ist nicht zu leugnen. Ungläubige sollt ihr bekehren, unterjochen oder töten. Abtrünnige sollt ihr töten, die Welt sollt ihr erobern. Für einen Moslem, der dem Islam den Rücken kehrt, auch wenn es sich um einen frisch Bekehrten handelt, der zu seiner Ursprungsreligion zurückkehren will, kommt nur die Todesstrafe in Betracht. Sam Harris, Das Ende des Glaubens, sehr gutes Buch. Sehr gut. Ich wollte noch mal ganz kurz eine Frage, und zwar hast du doch gerade, glaube ich, gesagt, es soll sogar schockieren. Also die Texte, die man in der Moschee dann kennenlernt, es soll sogar, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, das soll schockieren. Soll schockieren. Und warum soll das schockieren? Also um die Leute gefügig zu machen, oder? Nein, was ich meinte ist, dass wenn der Muslim heutzutage von Texten wie wer seine Religion wechselt, den tötet. Das ist ein authentischer Hadith, das ist ein authentischer Spruch des Propheten in den besten authentischen Hadith-Büchern des Islams. Wenn ein Muslim, der noch nie von sowas gehört hat, wenn er das zum ersten Mal hört, das ist schockierend. Warum ist das schockierend? Weil das total unmenschlich ist. Warum sollte man jemanden umbringen, weil er nicht überzeugt ist, weil er seine Meinung ändern will? Warum sollte man so einen Menschen töten? Der Fakt oder die Tatsache, dass das schockierend ist, zeigt, dass das Buch unmenschlich ist, dass das Buch keine göttliche Quelle haben kann. Das ist nicht kompatibel mit unserer Menschlichkeit. Das ist schockierend. Wenn man aber in diesem, in Anführungsstrichen, Bubble, in dieser Blase, islamischen Blase lebt drin, wenn man noch nicht den externen Test gemacht hat oder Outsider-Test, dann versucht immer, das zu rechtfertigen mit irgendwelcher göttlichen Weisheit. Gott ist weise, Gott weiß, was er macht. Und wenn er das wirklich gesagt hat, dann ist das Beste für uns. Wie ist das Beste für uns? Wir wissen es nicht. Also Gott weiß, was das Beste ist für uns. Richtig. Und wir selber wissen es nicht. Also das ist, da sagt man, glaube ich, Infantilisierung. Also dass man die Leute zu Kindern macht sozusagen. Genau. Die selber eben nichts wissen im Grunde und einen Führer brauchen. Jetzt würde man ja denken, du bist aus Marokko als tiefgläubiger Moslem nach Deutschland gekommen. Und nach wohin? Deutschland in ein Land, in dem, so stellen die Leute sich das vor, eher ein gemäßigter Islam geglaubt wird. Ist es denn dir auch so ergangen, dass du in Deutschland einen gemäßigteren Islam vorgefunden hast? Ist total das Gegenteil. In Marokko gibt es viel Nifaq, auf Arabisch ist viel Heuchelei. Es wird viel verschönert. Das meiste, was man kennt vom Islam in all diesen Ländern, nicht nur in Marokko, ist eine verschönerte Version des Islams. Es ist alles wunderbar. Wir sind das Opfer. Allah ist mit uns. Und alles, was der Prophet, seine Gefährten, die ganze islamische Geschichte ist rein und ist wunderbar. Da ist nichts passiert, was schlecht ist. Wenn man aber nach Deutschland kommt, in meinem Fall, ich habe mich getroffen mit Dschihadisten. Ja. Das war noch die Zeit des Bosnienkriegs, Anfang der 90er Jahre. Und da waren viele Dschihadisten in der Moschee. Leute, die in Afghanistan gekämpft haben, die in Tschetschenien gekämpft haben. Und das war wie ein, die Moschee war wie ein Treffpunkt. Ja. Sie haben sich dort getroffen, viele sind nach Bosnien gegangen. Viele meiner Freunde sind in Bosnien gestorben. Und diese Leute, die haben sich getroffen in der Moschee. Von denen lernt man das wahre Gesicht des Islams. Kannst du sagen, in welcher deutschen Stadt diese Moschee sich befand? Ich kann genau leider nicht sagen, aber es ist südlich von Frankfurt. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist Qual der Wahl. Was mache ich jetzt? Entweder akzeptiere ich, was im Islam ist. Das ist eine Dilemma, in der man für eine Zeit lebt. Akzeptiere ich das oder akzeptiere ich das nicht? Aber dann bin ich kein wahrer Muslim. Durch den Druck der Community, der Gruppe, fängt man an, nachzuahmen und dann akzeptiert man halt die Tatsache, dass der Islam wirklich so ist. Ja. Und es ist wirklich so, laut den Texten. Und ja, that's it. Wir müssen das noch etwas besser verstehen. Du hast in Marokko Literaturwissenschaft studiert, hattest dann Germanistik, deutsche Literaturwissenschaft, hattest dann die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen und hast wahrscheinlich deshalb in der Moschee gewohnt, weil das Leben in Deutschland teuer ist und man als marokkanischer Student nicht mal eben schnell sich eine teure Wohnung leisten kann. Deshalb bist du vermutlich in die Moschee gekommen, um dort zu wohnen? Oder wolltest du direkt in der Moschee wohnen? Nein, wollte ich nicht. Du hättest keine andere Möglichkeit gehabt? Nein, ich wollte nicht in die Moschee, aber das ist die einzige Lösung, die ich hatte. Das war die einzige Lösung. Das ist die Lösung für natürlich für alle, die Zuflucht gesucht haben in der Moschee. Das war die einzige Lösung, weil alles andere teurer ist. Wegen den finanziellen Mitteln habe ich das gemacht, aber das war vielleicht eine der schlechtesten Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe. Ja. Und dort bist du dann, wenn wir das richtig verstehen, sogar noch radikalisiert worden? Ja, richtig. Bis wohin? Wie stark wurdest du denn radikalisiert? Zu dem Punkt, dass ich für Gott sterben wollte. Du wärst also, wenn jemand dir die Chance geboten hätte, losgezogen und in irgendeinem fernen Land gestorben? Oh ja, 100%. Also du hättest... Das war nicht nur mein Fall, das war der Fall, würde ich sagen, von 90% aller Leute, die in der Moschee waren. In der Moschee, das gibt's ja in vielen Religionen, dass man sich eben einbildet, das ist sozusagen das Gute an sich und für dieses Gute muss man eben dann auch mal jemand umbringen. Das gibt's, das ist sehr verbreitet bei Thema Religion. Aber wie muss man sich das psychologisch vorstellen? Also normalerweise, wir haben ja Angst vorm Sterben. Ich habe Angst vorm Sterben. Sohn, die daneben mir sitzt, vermutlich ich auch. Ich habe noch viel mehr Angst. Noch viel mehr Angst, genau. wie kann man sich das erklären? Da wird jemand radikalisiert und hat plötzlich wirklich keine Angst mehr vorm Sterben. Wie fühlt sich das von innen an? Wir kennen das nur von außen. Mit dir haben wir jetzt jemanden am Telefon, der das selbst von innen erlebt hat. Ist diese Angst wirklich weg vor dem Sterben für Gott oder ist sie noch da und man versteckt die Angst nur? Man tut so, als hätte man keine Angst. Oder ist sie wirklich weg? Die Angst ist dann weg, weil man total überzeugt ist, dass man das Richtige macht. Man ist total davon überzeugt, dass dieses Leben, dass es sich nicht lohnt, in diesem Leben zu leben, während unsere Brüder und Schwestern umgebracht werden. Es ist die Pflicht eines jeden Muslim zu helfen, hinzugehen. Und wenn du noch Leute hast da, die jedes Mal, du hörst ja, der Abdullah oder der Omar oder der Mohammed ist hingegangen. Und dann siehst du ihn in Videos. Ja. Die schicken ja noch, in der Zeit war es noch free for all. Ja. Die schicken noch Videos, wir sehen diese Leute, wie sie angekommen sind, wie sie begrüßt werden, wir sehen Leichen, wenn sie umgebracht werden, wie sie lächeln, wie schön das ist. Man ist total davon überzeugt, dass dieses Leben, dieses Jenseits ist nur eine Transition. Und das, was will man? Will man die Ewigkeit im Paradies oder will man eine kurze, schöne Zeit hier mit der Gefahr, dass man vielleicht in die Hölle gehen könnte? Hölle kommt, ja. Das heißt, der Glaube ist so stark, dass die Leute meinen, es gibt wirklich eine Entschädigung im Jenseits. Und dieser Glaube an die Entschädigung im Jenseits, der macht dann diese Taten oder den Selbstmord, das Aufgeben des eigenen Lebens möglich. Ohne den Glauben an die Entschädigung würde es keine Selbstmordattentäter geben, vermutlich. Also wenn das Paradies ein langweiliger, dunkler Raum wäre, in dem man vor sich hin dämmert. Und keine Frauen da. Und dann gäbe es keine Selbstmordattentäter. Ist das, verstehen wir das so richtig? Ich würde sagen, die Angst überwiegt. Weil im Islam ist es so, dass du die Hoffnung hast, ins Paradies zu kommen. Mit allem Zeug, was da ist, Jungfrauen und Früchte und alles Mögliche. Aber da hast du auch die Angst vor der Hölle. Ja. Da hast du Angst vor Gott. Und ich glaube, die Angst überwiegt immer. Natürlich haben wir all die Karikaturen, wir karikaturisieren das Ganze mit den Jungfrauen. Aber ich glaube, für jeden Menschen, mindestens für mich, war es so, dass es die Angst vor der Hölle, die Angst vor der Strafe, vor der Grabstrafe, war das viel wichtiger. Das ist in Europa ja auch gar nicht so fremd, wenn man sich überlegt, dass ältere Leute in westeuropäischen Ländern heute erzählen, dass sie als Kinder auch oder als Jugendliche ebenfalls an die Hölle geglaubt haben. Also viele Katholiken, Deutsche, Franzosen, die in katholische Schulen gegangen sind, denen ist auch noch der Glaube an die Hölle beigebracht worden und sie haben als Jugendliche sehr, sehr darunter gelitten. Ja, Ganz genau. Wir leben ja auch, wir wachsen ja auf mit dieser Angst. Wir fangen an, du hast ja schon die Tatsache, dass du eine versteckte Kamera im Himmel hast. Ein sehr schöner Ausdruck. Gott, auch Gott genannt oder Allah genannt. Ja. Dass du immer überwacht wirst, was du machst, dass du zwei Engel hast, links und rechts, die alles aufschreiben, was du machst, gute Tat, schlechte Tat. Das ist eine unglaubliche Foltermethoden gibt es im Grab, wenn du stirbst. Dass die Hölle, natürlich, der Koran ist voll mit Texten über die Hölle. Man lebt mit dieser, und dann gibt es noch die Djinns, die Geister, die Dämonen, die noch in unserem im Leben eines Muslims ist, sind jeden Tag. Das ist alles, das ist für mich jemand, der vom Islam abfällt. Ich glaube, das ist die größte Erleichterung. Ja. Ist, dass all diesen Quatsch sich befreit von diesem Quatsch und sein Leben lebt. Das ist neugeboren, aber nicht neugeboren in Jesus, sondern neugeboren in der Menschlichkeit. Ja, und da sieht man mal wieder, dass eben das Christentum doch große Ähnlichkeit hat in vielen Punkten mit dem Islam. Auch im Christentum wird man ja zum Kind reduziert. Man soll also ein Kind sein oder ein Schaf sein, das dem Hirten folgt, dem Priester. Und es geht einfach darum, dass Erwachsene brav sind und sich unterwerfen und untertan sind und Befehlsempfänger sind. Und sie werden sozusagen zugerichtet, indem man sie entweder bestraft oder belohnt. Das ist also ganz primitive Psychologie. Ja, aber, ganz genau. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, Kafir, dass du nun, obwohl du bereit warst, nicht in den Krieg gezogen bist und nicht für Gott gestorben bist? Woran lag das? War das ein Zufall? Es war viel Glück dabei. Ich habe teilweise viel gemacht, was ich nicht machen sollte. Aber es ist nicht zu dem Punkt gekommen, dass ich gekämpft habe. Und das ist wirklich nur eine Glückssache. Ja. Du hast irgendwann angefangen zu zweifeln, oder wie ist das zu verstehen? Ich habe keinen Zweifel gehabt, es ist nur nicht dazu gekommen, sagen wir so. Ja gut, aber du hast ja irgendwann sicher dann doch gezweifelt und hast dich entfernt. Als ich die Moschee verlassen habe, habe ich dann wirklich das Leben in Deutschland angefangen. Weil in den vier Wänden, wenn man in der Moschee ist, das ist eine ganz andere Welt. Muss man sich das so vorstellen, dass du plötzlich eine Wohnung vielleicht oder ein Zimmer irgendwo bekommen hast? Oder wie hast du die Moschee verlassen? Auf welchen Wegen? Was hat dazu geführt? Oder war der Zweifel zuerst da? Was dazu geführt hat, was uns gesagt wurde, ist, dass die deutschen Behörden das nicht mehr dulden, dass man in der Moschee übernachtet, dass man dort schläft. Dann wurden wir rausgeschmissen. Ja. Uns wurde ein bisschen Geld gegeben, damit wir halt einen Monat oder so irgendwo mieten. Das habe ich auch gemacht, aber danach hatte ich kein Geld mehr. Also musste ich wirklich dann erst recht mein Leben anfangen in Deutschland. Das heißt, mich um mein Studium kümmern, Arbeit suchen, Studentenjobs suchen. Und da hat mein Leben wirklich erst angefangen. Sehr interessant. Wann war das ungefähr, wenn du das sagen kannst? In welchem Jahrzehnt ungefähr? Das war Mitte der 90er Jahre. Mitte der 90er Jahre. Hochinteressant, ja. Kafir. Vielen Dank soweit erstmal. Wir machen jetzt, wir haben jetzt Zeit für eine kleine Musik, circa 2 bis 4 Minuten. Und dann sind wir gleich nach dem Lied wieder da. Wir hören von einer US-amerikanischen Band, die passenderweise Band of Heathens heißt, also die Gruppe der Heiden, das Stück Judas Iscariot Blues. Wir schalten dich kurz aus, Kafir, und sind gleich wieder da. Danke. Jesus was a preacher, he cured the sinners and the lame. brought me around that promised land, and he called me by my name. He said, hey Jew, don't you know you're chosen for the Judas Iscariot blues? Well, I've been everywhere and I've seen him walk upon the sea, change that water into wine, but he never gave none to me. I heard it was good. Well, I could use some red with my Judas Iscariot blues. Mother Mary, what's your fate? You've been dealt a higher spear than me. Chosen for the dawn of time to hang beneath that crucifying tree. It's just a dream, it seems, and nothing's changed in years. Miracles before my eyes, can't see the end is near and coming soon. I'm gonna see them Pharisees with my Judas blues. Well, I sold off everything I had for some silver dollar bills. Serving everybody, ain't no time for sitting still and feeling good. Sold my soul for my Judas Iscariot blues. Mother Mary, what's your fate? You've been dealt a higher spear than me. Chosen for the dawn of time to hang beneath that crucifying tree. As a babe to not believe, 'cause faith's a better friend to you than me. It's better that I never had been born. Take this cup and raise me up above this crown of thorns. So, da sind wir wieder, die fröhlichen Gottlosen auf Tide Radio mit unserem Gast Kafir. Ich hatte vorhin ganz vergessen, mich vorzustellen in der Aufregung, denn wir haben heute unsere erste Sendung über Skype. Wir nehmen das erste Mal über Skype auf, mussten ein neues Konto einrichten, da ging vieles hin und her. Also hier Karim Akerma, und ich wollte nochmal fragen, Kafir, wie radikal bist du denn eigentlich geworden? Also hast du gehört, bist du einer ganz bestimmten radikalen Gruppe an oder warst du nur innerlich radikal? Zum Beispiel den Salafisten. Ich hatte die gleichen Ideen, aber ich war nicht in einer Gruppe. Ich war nur innerlich, war ich sehr radikal. Ja, und jetzt begann ja der Prozess der Loslösung. Also die deutschen Behörden haben das in den 90er Jahren nicht mehr geduldet, dass Leute in der Moschee wohnen, vermutlich ja, nur Männer. Frauen haben da wahrscheinlich nicht gelebt. Mhm. Es nee, gab keine. ihr habt ein bisschen Geld bekommen, um euch Wohnung zu suchen oder ja, Zimmer? Oder da Zimmer. Hat mein Leben wirklich erst recht angefangen. Ich habe dann durch Zufall, ich bin dann auch nach Frankfurt gegangen. Ja. Ich habe in Frankfurt gelebt für eine Weile mit Brüdern, keine Schwestern. Und durch Zufall habe ich ein billiges Zimmer gefunden in einem Studentenwohnheim. Und dort habe ich angefangen, habe Leute getroffen, die in der Theologie, die Theologie studieren. Ich habe mich dann dafür interessiert, mit der Idee, dass ich dann, wenn ich die christliche Theologie studiere, dass ich dann alle Werkzeuge habe, um sie vom Islam zu überzeugen. Dass ich sie angreifen kann, dass ich Gespräche führen kann, dass ich denen zeigen kann, wie falsch das Christentum ist und wie super der Islam ist. Das ist eine schlaue Strategie. Man muss seine Gegner kennen. Das ist sehr, sehr gut. Richtig. Natürlich hat das Ganze angefangen mit meinen Zweifeln. Ich habe 3 Jahre Theologie studiert, christliche Theologie studiert. Ja. Ich habe dann gesehen, wie unglaublich ignorant der Autor des Korans ist. Es gibt so viele Sachen, ich will nicht so viele Details sagen, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber das sind ja Basics, das sind Sachen, die jedes christliche kleine Kind weiß, dass wenn du nur in die Sonntagsschule gehst, du weißt diese Sachen. Wie kann Gott, der Schöpfer, der alles erschaffen hat, wie kann er das nicht wissen? Wie kann das im Koran sein? Der weiß nicht mal, was die Dreieinigkeit ist, weil der denkt, Maria ist Teil davon. Ja. Das sind so lächerliche Sachen. Und dann habe ich natürlich, das hat das Ganze angefangen dann, das Ganze, ich sah den Islam plötzlich in einem ganz anderen Licht. Und da fingen an meine Zweifel. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Nochmal zu deinem Theologiestudium. Christen sind immer sehr erstaunt, wenn sie das erste Mal in den Koran gucken, dann denken sie, das ist eine Bibel auf Tafel geschrieben, über die man mit einem nassen Schwamm gewischt hat. Also irgendwie erkennt man da das Neue Testament und auch Sachen aus dem Alten noch wieder, aber es ist alles ein bisschen anders. Wie kann es dir ergangen sein, als du anfingst, im Neuen Testament zu lesen und auch dann im Alten? Sind dir da Sachen altbekannt vorgekommen? Hast du geglaubt, in einem falsch geschriebenen Koran zu lesen oder wie muss man sich das vorstellen? Man ist überwältigt am Anfang, weil es anders ist, ist total anders, ist ein großes Buch, es gibt viel zu lesen und die Art und Weise, wie das geschrieben ist, ist eine einfache Art und Weise. Das ist jemand, der über irgendwas schreibt. Im Koran ist es eine Dichtung. Ja. Das bedarf mehr Interpretation im Koran wahrscheinlich, bevor man versteht, worum es eigentlich geht. Genau, richtig. Und es gibt auch im Koran gibt es gar keinen Zusammenhang. Es gibt nicht eine Geschichte, die von A nach Z geht, sondern du hast mehrere Sachen in einem Kapitel und manchmal in einem Vers. Du hast zwei verschiedene Sachen. Es gibt gar keinen Zusammenhang. Also widersprüchlich, ja. Oder? Kann es sein, in der Bibel ist es anders. Natürlich, ja. Du hast eine Geschichte, die du weißt, wo der Anfang ist, du weißt, wo das Ende ist, du weißt, wovon der Autor redet. Ja, das ist hochinteressant, dieses Thema. Kann es sein, dass einige muslimische Länder wie die Türkei oder auch Emirate, in die viele Touristen fahren, viele westeuropäische Touristen, die haben ein Einfuhrverbot für Bibeln? Also wenn mit einer Bibel im Handgepäck erwischt wird, die kann auch auf Englisch oder auf Deutsch sein, der kann im schlimmsten Fall ins Gefängnis kommen. Hat man eventuell, nach dem, was du jetzt sagst, in islamischen Ländern Angst vor der Bibel, weil dort die Gottesgeschichte zusammenhängender, kohärenter erzählt wird? Hat man da Angst vor Konkurrenz? Ja. Ja, das hat eine, das hat den, der Ursprung hat, ist ja in den Texten, der Islam, in den islamischen Texten, nach den Überlieferungen, die wir haben. Der Prophet hat das überhaupt nicht gemocht. Der wollte nicht, dass seine Gefährten die Bibel lesen. Ich will ja nicht spekulieren hier, warum. Aber man hat immer Angst im Islam. Man hat immer Angst, dass die Leute irgendwas lesen, was ihr Glaube ein bisschen relativiert. Relativiert oder auch gefährdet. Ja. Ja, das meine ich damit. Das ist übrigens im Christentum ja genauso. Also der Vatikan hat ja jahrhundertelange Tradition, also eine schwarze Liste, was du nicht lesen darfst als katholischer Christ. Also die haben genauso Angst, dass du irgendwie auf Abwege kommst und abfällst vom Glauben. Ja, heutzutage ist es ein bisschen anders natürlich. Heutzutage kannst du machen, was du willst in westlichen Ländern. Ja, natürlich. Aber in unseren Ländern ist es ja immer noch, in Marokko immer noch. Du kannst nicht einfach hingehen als christliche Mission, du kannst nicht einfach hingehen und mit den Muslimen dort über Jesus und die Bibel reden. Du darfst nicht gehen, mal eine Bibel in deinem Handgepäck dabei haben, das darfst du schon nicht. Ja, genau, genau. Und das ist ja lächerlich, weil ich meine, wenn man glaubt, dass der Islam das wahre, die wahre Religion ist, sollte man gar keine Angst haben. Lass doch Gott seine Arbeit machen. Ja, ja, daran sieht man ja, dass das alles auf tönernen Füßen steht sozusagen, dass da nichts von Substanz überhaupt dahinter steckt. Das ist alles im Grunde Betrug. Müssen denn jetzt die Atheisten, Kafir, vielleicht etwas enttäuscht sein? Jetzt sieht es ja fast so aus, als wäre für dich das Theologiestudium der christlichen Theologie eine Relaisstation gewesen, eine Übergangsstation, um mit dem Islam zu brechen. Wäre das in deinem Fall auch ohne Theologiestudium gegangen oder brauchtest du diese Phase der Theologie? Denn sonst könnten ja zum Beispiel die Priester sich freuen, die vielleicht, oder Pfarrer, die in unsere Sendung reinhören und sagen, das machen wir auch so, wir bieten den Moslems einfach Bibeln und dann werden sie entradikalisiert. Wir möchte gerne Atheisten, ja. Genau. Also wäre es in deinem Fall auch ohne Bibel, ohne Theologiestudium gegangen, die Abkehr vom Islam? Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Für mich war das der Fall. Das Bibelstudium hat mir einfach gezeigt, wie ignorant der Koran ist über andere Religionen, nicht nur das Christentum, auch das Judentum. Also das war praktisch, verstehe ich das richtig, es war praktisch so, als ob der Gott des Koran gar nicht richtig Bescheid weiß über die ältere Religion, nämlich das Christentum. War das, ja, ist hat das gar so? Keine Ahnung. Ja, der, also was da drin steht, ist einfach teilweise Unsinn dann über das Christentum. Ist Unsinn. Nicht nur das. Es zeigt auch, dass der Autor des Korans, oder ich glaube einfach, Mohammed hat so viele Geschichten gehört und hat alles reingetan, ohne sich zu vergewissern, dass diese Geschichten, sind das überhaupt Geschichten, an die Christen glauben? Ja, das wir haben die Geschichte des vom Thomas-Evangelium, die Kindheit Jesus. Du hast die Geschichte mit den Tauben. Das sind alles Geschichten, die im 2., im 3. Jahrhundert entstanden sind. Die nicht in der Bibel stehen und so weiter. In der Bibel stehen. Und dann, Mohammed hatte nicht die Mittel, wirklich zu analysieren, was ist jetzt kanonisch, was ist nicht, was glauben wirklich die Christen. Er hatte keine klare Idee vom Christentum. Nein. Das Beste oder das Schlechteste hier und dort zusammengesammelt. Es gab ja in seiner Umgebung Christen und Juden und hat vielleicht versucht, sogar ein arabisches Christentum zu schreiben, aus dem dann erst viele Jahrhunderte später der eigentliche Islam wurde. Ja, und er hatte auch natürlich Gruppen, christliche Gruppen, die an Sachen geglaubt haben, die nicht Mainstream sind. Du hast die gnostischen Gruppen, du hast die Ebioniten, du hast so viele Gruppen, die natürlich manchmal widersprüchliche Sachen glauben. Ja. Und dann hast du halt den Koran, hast du jemanden, der einfach all diese Geschichten sammelt und sagt, okay, einerseits, wir glauben, Jesus ist ein Prophet und hat mit Gott nichts zu tun. Und andererseits, Jesus wurde nicht gekreuzigt, was hier ein gnostischer Glaube ist. Aber wie, wurde nicht gekreuzigt, der war Gott, ja, er kann nicht gekreuzigt sein. Wie, Kafir, ist es jetzt passiert, dass du nach dem Islam auch das Christentum verlassen hast? Denn heute bist du ja ein Gnostiker. Einer deiner Namen lautet, wenn ich es richtig verstanden habe, Gnostik, kommt von Agnostiker. Du bist heute jemand, der nicht mehr glaubt. Also was hat jetzt diesen weiteren Schritt, den weiteren Sturz auch noch vom Christentum zum gar nicht mehr Glauben bewirkt? Ja, Sturz oder Aufstieg, wie man das sehen will. Ich war nie ein Christ. Ich habe das Christentum studiert. Ja. Das hat mir geholfen. Als das Neugieriger. Hat mir geholfen. Ja, das hat mir nur geholfen. Das war nur der Ausgangspunkt. Ich bin nicht Agnostiker geworden oder ich habe nicht den Islam verlassen, als ich angefangen habe, christlichen Studium. Ich habe mit Christentumstudium. Ich habe später erst sozusagen habe ich den Islam in einem anderen Licht gesehen. Mhm. Ich hab dann angefangen, diese Sachen, die ich einfach ignoriert habe davor, die Sachen mit Dschihad zum Beispiel, mit dem Angriffs-Dschihad, mit wenn du heutzutage jemanden fragst, einen Muslim fragst, was ist Dschihad im Islam, der wird dir sagen, möglicherweise oder in den meisten Fällen wird er antworten, ja, wie Selbstschutz, wir verteidigen uns gegen die Ungläubigen oder gegen Leute, die uns angreifen. Das stimmt ja nur teilweise. Islam hat auch einen Angriffskrieg. Deswegen gibt es ja auch diese islamischen Eroberungen. Warum gibt es sie? Natürlich. Weil Islam hat als Ziel, oder der Dschihad im Islam hat als Ziel, eine islamische Dominanz über die Welt zu haben. Weltherrschaft. Also dieses Ziel haben ja die meisten... Islamistische Ideologie, ja. Dieses Ziel haben ja viele Religionen, weil jede Religion sich jeweils ja einbildet, dass sie die einzig Richtige ist, und dann... Wenn sie die ganze Welt beherrschen sozusagen, dann ist alles gut. Das ist ja eine Wahnvorstellung, die viele Religionen haben, nicht nur der Islam. Und nicht nur Religionen dürfen wir vielleicht sagen, sondern auch Nicht-Religionen. Man kann ja wirklich sagen, dass der Westen, also die sogenannte westliche Zivilisation, die hat sich ja, als sie einmal über die Feuerwaffen, also Schusswaffen verfügte, über die ganze Welt ausgebreitet und die ganze Welt mit ihrem Glauben an Geld und Steuern und an Jesus und Macht infiziert. Also auch eine Nicht-Religion kann sehr expansionistisch sein. Das haben nicht nur die Religionen. Aber hier ist die Gefahr. Wenn du eine Religion hast und du hast Leute, die daran glauben, hast du immer die Gefahr, dass das jederzeit passieren kann. Mit anderen faschistischen Ideologien wie in Nazi-Deutschland oder in Italien, du hast, das ist temporär. Das ist etwas, was in der Geschichte passiert ist. Die Leute haben davon gelernt und jetzt leben wir besser. Mhm. Im Islam ist das nicht der Fall. Du hast immer diese potenzielle Gefahr. Das kann immer passieren, solange die Texte da sind und solange es Leute geben wird, die an diese Texte glauben, ist immer die Gefahr, dass das wieder reproduziert wird. Ja, und es gibt eben doch relativ viele Leute, die daran glauben. Andererseits gibt es auch noch immer noch Nazis, die sozusagen an die Nazi-Ideologie glauben, aber das sind nicht so viele halt. Gell? Und im Islam, das sind halt 57 Länder, glaube ich, die eben islamische Länder sind. Das ist einfach ein Gewicht hat das. Ja, plus die Gefahr, dass du hast ja Leute wie ich. Ich habe nicht an sowas geglaubt. Ich kannte das nicht mal und es hat nur ein paar Monate gedauert und ich habe mich 180 Grad geändert. Ja. Hattest du denn eigentlich Angst, dass dich jemand umbringt oder dir schadet, weil du ja dann irgendwann ein Abtrünniger warst? Ja, natürlich. Hattest du Angst? Also dass, wenn das rauskommt, wenn du in irgendeiner Moscheegemeinde bekannt wirst, das ist ein Abtrünniger, dass dich zumindest jemand verprügelt oder so? Hattest du Angst? Ja, man lebt mit dieser Gefahr. Man lebt damit, ich lebe damit jetzt auch. Obwohl du jetzt in Kanada lebst? Gibt es kein Foto von mir, gibt es mein Namen, ich verstecke diese Daten, weil es halt die Gefahr gibt. Ich meine, ich habe satirische Videos über Islam, ich mache mich lustig über die Religion. Mhm. Es ist mein Recht, Religion zu kritisieren. Aber es ist gefährlich. Es ist eine Pflicht. Ich sehe das als Pflicht. Ja. Du willst aufklären und mehr Menschlichkeit verbreiten und so weiter, und das siehst du als Pflicht. Das ist bei mir genauso übrigens. Ja, das ist schön. Ich glaube, wir einigen uns darüber, dass wir wollen das Beste für die Menschheit. Ja. Wir wollen das. Und wenn ich sehe, dass Islam als Ideologie eine große Gefahr für die Menschheit ist, dann muss ich was dagegen tun. Wenn ich nichts tue, würde ich ein schlechtes Gewissen haben. Ja, ich kann mir selbst nicht leben. Das heißt also, wenn du nichts tust, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass die Toleranz im Westen deiner Ansicht nach zu groß sein müsste, weil ja im Westen eher wenig gegen die Ideologie getan wird. Man sagt ja sehr häufig, die meisten Moslems leben ein sehr friedliches Dasein. Sie arbeiten wie alle anderen, sie zahlen ihre Steuern wie alle anderen und beten eben nur anders als Christen. Ansonsten sind es aber ganz normale Bürger. Bist du damit einverstanden, dass man das so sagt? Das stimmt, dass die meisten Muslime friedlich sind. Das stimmt. In Europa. Und man könnte auch sagen, Islam ist eine friedliche Religion, wenn man sich das anguckt. Aber wir reden hier von über 1 Milliarde Menschen. Wenn du nur 1% hast, das potenzielle Gefahr mit sich bringt, dann haben wir ein Problem hier. Dann reden wir über Millionen von Menschen, die jederzeit zu einer tickenden Bombe werden können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich kritisiere die Texte. Ich kritisiere nicht die Menschen. Ich habe kein Problem mit dem Muslim. Ich habe Probleme mit dem Koran. Ich habe Probleme mit den Überlieferungen des Propheten. Ich habe Probleme mit den Taten des Propheten, der ein Vorbild ist für die meisten Muslime. Sehr gut, Kafir. Wir machen jetzt nochmal kurz Musik und nach der Musik können wir vielleicht kurz sprechen darüber, wie viele Menschen eigentlich den Islam verlassen und in welchen Ländern, ob es so etwas wie eine Welle von Menschen gibt, die den Islam verlassen. Wir machen eine kurze Pause mit Musik. Wir hören One Step Beyond von Madness und dann sind wir gleich wieder da. Danke soweit, Kafir. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Ja, das war jetzt One Step Beyond von Madness aus England und ich habe das ganz bewusst ausgewählt, weil der Titel One Step Beyond heißt ja ein Schritt jenseits, ein Schritt heraus sozusagen. Und wenn man an den Islam denkt, ein Schritt jenseits des Islams, ein Schritt heraus aus dem Islam. Das passt irgendwie. Das passt perfekt. Ja, da sind wir wieder und wie eben schon kurz angedeutet, würden wir jetzt gerne mit Kafir noch darüber sprechen, wie viele Menschen denn eigentlich den Islam so verlassen. Ob Kafir, ob du da ein Einzelfall bist, ob es anderen Abtrünnigen so ähnlich ergangen ist wie dir. Aus welchen Gründen verlassen Menschen den Islam? Und wenn sie ihn verlassen, wie viele sind es? Werden sie alle bedroht? Wo finden sie sich wieder am Ende? Die Religion des Islam gibt dir viele Gründe, sie zu verlassen. Sehr viele Gründe. Und die Gründe sind unterschiedlich. Es gibt natürlich, bei mir war der Ausgangspunkt die Ignoranz des Korans über die anderen Religionen. Bei anderen sind die moralischen Fragen hier, wie Apostasie, wie Dschihad, wie Kinderehe, Sklaverei, das alles ja im Islam akzeptiert ist und in manchen Ländern noch gemacht wird. Es gibt keine Statistiken. Wir haben keine Statistiken. All die Statistiken, die wir haben, 3%, 4%, 2%, sind keine, sind nicht wirklich die richtigen Statistiken. Aus dem einzigen Grund, dass die Leute, wenn sie den Islam verlassen, sehr oft diese Leute sagen gar nichts. Das sind Closet Atheists. Das ja. sind Leute, die sich verstecken. Man kann sie dann wiederfinden auf Facebook, in den sozialen Netzwerken, wo sie sich treffen. Ich weiß, ich kenne viele. Wir haben Gruppen auf Facebook, die manchmal über 100.000 Leute haben. Das sind, ich weiß nicht, ob man dadurch eine Zahl vorschlagen kann, aber ich denke, es sind super, super viele. Nur können sie nicht reden, weil sobald man etwas sagt, vor allem im Islam, im Christentum, ist es auch schwer, wenn man an die USA denkt zum Beispiel. Unbedingt. Leute, die in der Bible Belt leben, die können nicht einfach, weil du kannst, du wirst deine Familie verlieren, du wirst deine Freunde verlieren. Ich habe Freunde verloren. Ja. Du kannst Freunde verlieren, du kannst die Familie verlieren, du kannst in einer Gesellschaft, in der alle gläubig sind und in der ein Druck gibt, Druck zur Religiosität gibt, vor allem für Frauen. Du sollst ein Kopftuch tragen. Wenn du ein Kopftuch nicht mehr trägst, dann was ist das Problem? Jetzt im Irak legen sie ja gerade viele das Kopftuch ab. Und das zeigt ja, entscheidend ist eine kritische Masse. Wenn es eine kritische Masse gibt, die vielleicht gar nicht so groß sein muss, dann plötzlich kippt die Unterwürfigkeit unter den Zwang. Und dann werden ganz schnell diejenigen mehr, die das sagen und machen, was sie schon immer sagen wollen. Sind wir von dieser kritischen Masse deiner Meinung noch sehr weit entfernt oder nähern wir uns der kritischen Masse? Nein, wir sind nicht sehr weit entfernt. Die Internet war, glaube ich, das Beste, was für uns passiert ist. Das Internet ist das Beste. Wir haben heutzutage eine Riesenwelle von Leuten, die Islam kennenlernen zum ersten Mal. Die sind Muslime, natürlich geboren als Muslim, aber die haben nie Islam richtig kennengelernt. Jetzt machen sie das. Jetzt haben sie die Möglichkeit, die Texte zu lesen. Damals war es super schwierig, an Informationen ranzukommen. Ja, das ist eine große Erleichterung. Aber es gibt ja auch wirklich einen ganz großen Lichtblick. Und zwar gibt es, glaube ich, in 17 Ländern jetzt schon jeweils einen Zentralrat der Ex-Muslime. Ja, ja. Okay. Das ist doch schon, hier ist es Mina Ahadi, die Sprecherin aus Köln. Und es gibt in jeder deutschen Stadt gibt es da Leute, die da mitarbeiten. Also das ist doch schon ein großer Lichtblick. Ja, das ist ein Lichtblick. Und ich sehe auch, ich meine, ich bin Atheist geworden in 2006 ungefähr. Nur in diesen 10 Jahren oder 12 Jahren, es ist unglaublich, wie sich die Zahlen vermehrt haben. Ja, und wir haben gesehen, Kafir, dass du dem Zentralrat der Ex-Muslime Deutschland zu seinem 10-jährigen Jubiläum gratuliert hast. Ja, das ist sehr schön. Die machen super Arbeit. Danke dafür und danke auch herzlichen Dank für dieses Interview. Das hat uns sehr weitergeholfen, die Meinung und das Innenleben, die Gründe für das Verlassen einer der großen Weltreligionen plastisch, anschaulich rüberzubringen. Wir hoffen, dass Kafir hier viele Hörer hat, bedanken uns und würden uns freuen, dich später mal wieder sprechen zu dürfen. Danke, Kafir. Ja, tschüss. Sehr gerne. Tschüss, danke. Nach Kanada. Tschüss nach Kanada. Grüße nach Deutschland. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Wir bleiben noch ein bisschen auf Sendung. In Hamburg wird ja die Bürgerschaft über einen neuen gesetzlichen Feiertag abstimmen. Das soll dann der Reformationstag am 31. Oktober sein. Wir haben hier eine Pressemitteilung der Partei der Humanisten in der es heißt, es handelt sich um eine klatschende Ohrfeige ins Gesicht jedes demokratisch gesinnten Bürgers. Im eigentlich freien und weltoffenen Hamburg soll der protestantische Reformationstag zum allgemeinen Feiertag erhoben werden, als ob wir keine anderen Sorgen hätten. Wir, die fröhlichen Gottlosen, unterstützen dies und hoffen, dass es nicht zu einem weiteren christlichen Feiertag kommt. Ja, und ich habe jetzt noch ein bisschen was anderes. Und zwar wollte ich noch eine Anmerkung machen zu unserer vorletzten Sendung mit Anne Robel von der Linkspartei, von der Linken, wo es darum ging, wie religiös die Linke eigentlich ist. Und da hatte ich vergessen zu sagen, dass einer der Köpfe der Linken, Gregor Gysi, vor einiger Zeit gesagt hat, dass nur das Christentum, nur die Kirchen Werte heutzutage vermitteln können und dass der Kommunismus und Sozialismus das nicht mehr kann und auch der Kapitalismus das nicht mehr kann. Und ich wollte nur dazu mal sagen, dass wäre praktisch so, als ob man sagen würde, nur die Mafia kann Werte vermitteln. Also man müsste den guten Gysi wirklich mal zwingen, die 11 Bände, die Kriminalgeschichte des Christentums zu lesen. Schöne Schlussworte von Sundi. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, hören noch ganz kurz rein in das Lied, in das Stück Unten und Unten Oben von der Hamburger Band We Don't Suck, We Blow. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Tide Radio. Die Programmvorhersage. Für den 12. März. Welches ist der perfekte Radiosender für mich? Wer sich diese Frage stellt und Tide Radio dabei noch nicht ausgeschlossen hat, sollte um 19 Uhr bei Extremradio vorbeihören. Hier erfahrt ihr, warum die falsche Wahl des Radiosenders sogar zur Privatinsolvenz führen kann. Wer dazu noch juristische Probleme hat, lernt ganz nebenbei, wie man sich vor Gericht selbst verteidigen kann. Ab 20 Uhr hört ihr Cosmosimo. Heute geht es um die Kunst vom Hörensagen. Co-Moderator Mike Möller hat Giovanni Fazzi eingeladen, der das erste Mal als Jova im Rampenlicht steht. Früher als IMZ bekannt, gibt er nun mit seinem kommenden Album Alles auf Anfang sein Debüt. Tide Radio, jetzt auch auf DAB+. Zum Hören, zum Schauen, zum Mitmachen. Kennen Sie Tide? Ja, Tide kenne ich. Was finden Sie toll an Tide? Dass total unbekannte Musiker wie ich die Möglichkeit haben, auch mal im Radio gespielt zu werden. Was gefällt dir an Tide so? Die Vielfältigkeit auf jeden Fall und dass halt so verschiedene Sendungen aus verschiedenen Ländern sind, verschiedene Sprachen und auch verschiedene Musikrichtungen. Also es ist für jeden was dabei. Wie findet ihr Tide? Ja, eigentlich ganz okay, wir hören es manchmal. Ja, auch gut. Und in der Schule, da hatten wir das Tide-Projekt mal. Und, hat es dir gefallen? Ja, sehr doll. Hörst du Tide privat? Privat im Auto mit meiner Mutter zusammen wegen den türkischen Sendungen. Ansonsten habe ich auch mein Praktikum da gemacht, ja. Und was findest du toll an Tide? Die Vielfältigkeit auf jeden Fall. Da ist für jeden was dabei, meiner Meinung nach. Und es läuft 24 Stunden. Tide. Rund um die Uhr auf tidenet.de.